Der Außenminister der DVJ, Gari Yong-ho, führte am 21. Juni ein Gespräch mit Tapan Mishura, dem ständigen Koordinator der UNO und ständigen UNDP-Vertreter in der DVJ, der ihm einen Höflichkeitsbesuch abstattete.